schaute gern fern. Der wollte schon immer mal zu sehen sein. Also schnappte er sich ein kleines Mädchen, nicht mal eine Madame. Er sperrte sie ein, vielleicht kommt er damit in die Glotze rein. Mayo auf dem Dach. Auf die Schliche. Vorbei der Traum von der eigenen Küchenmacht. Das Kind ist frei und Dresden empört. Doch dann stellt er sich aufs Gefängnis da und spielt Gott. Mayo auf dem Dach. Wer hätte das gedacht? Mayo auf dem Dach. Das Mayo so geil ist. Von goldenen Tellern frisst, ein bisschen pervers ist und generell. Ich gelacht, als das zum Fernsehen kam und der Mann.